Wir machen was hin. Ja, gut. Ja, wir haben einfach mal gesagt, wir setzen uns mal woanders hin. Nicht immer wie letztes Mal haben wir mal Patent. Warum denn? Ja, weil man nicht immer auf dieselben Stationen sitzt. Ich bleibe gerne da sitzen, wo ich immer gesessen habe. Ja, Dieter, nicht anderes. Komm zu mir, Dieter, ich tausche mit dir. Ja, ich anfing, bleib da. Zwei Städte da. Dann da. Mal lassen Sie mich nicht überschreiben. Dann komme ich nicht hier hin. Ja, ist gut. Wir sind jetzt aufgestanden, weil Dieter gerne wieder auf seinen alten Platz kommt. Er sitzt sich hier. Ja, da bleibt sie jetzt. Ja, aber vor Corona besser. Nee, aber vor Corona.